Schüssi, Yogi. Hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Die Comedy zur Fußball-EM auf Radio Mittelweser. Je suis Yogi. Liberté, Egalité, Europameister. Der Weltmeister, so zu Gast bei Freunden. So, hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Am Wochenende geht's los und heute müsstet mir noch mal ein paar wichtige Fragen durchgehen. Was muss man so über Freistoßspray wissen? Ah, dass das voll brennt beim Rasieren, ne? Lukas, hast du das etwa zum Rasieren benutzt? Na, Trainer, ich dachte, da steht Rasierschaum. Ja, die Buchstaben sehen halt alle auch so voll ähnlich aus und so, ne? Das ist bescheuert, ey. Ja, Lukas, Selbsterkenntnis ist der erste Weg herein. Oh, Trainer, warum sagt man eigentlich herein? Ja, könnte ja auch eine Frau vor der Tür sein, oder? Der raubt mir den letzten Nerv, Kalli. Jogi, in der Gruppenphase, da spielen wir gegen Nordirland, die Ukraine und gegen Polen. Oh, dann sind wir quasi so gegen Polen, ne? Ich weiß, Kalli, worauf willst du hinaus? Jogi, die wirklich schweren Gegner, die kommen erst später. Jungs, wisst ihr also, was da die Röste für den Onkel Kalli wäre? Oh, eine Schwarzwälder Kirschtorte, die wo so nie leer wird, ne? Du weißt ja, wenn du willst, kannst du alles haben. Du weißt ja nicht, wie sehr ich mir wünschen würde, dass mal mein Buffet-Chinese zu mir sagt, wenn du willst, kannst du alles haben. Kalli, du wolltest gerade sagen, was das Größte für dich wäre. Na gut, inzwischen ist er der Drittgrößte nach der Tochter und dem Buffet. Aber wenn ihr Jungs euch Mühe gebt und das Ding nach Hause holt, dann fände ich das super. Und das klappt nur, wenn ihr es genauso macht wie ich, wenn ich eine Schwarzwälder sehe, aber eigentlich keinen Hunger mehr hab. Menos der Kalli meint, mit eisernem Willen Härte zeigen und nicht schwach werdet. Nee, Yogi, der Kalli meint, kämpfen, bis das Ding gegessen ist. Je suis Yogi.